Kundgabe 1944. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.6.1941. Glaube und Vertrauen auf Gottes Hilfe. Ende der Leiden. Was euch auch das irdische Leben bringen mag, vergesset niemals den, der euer Vater ist von Ewigkeit, der euch innig liebt, die ihr seine Kinder seid, und der darum euch helfen will, dass ihr zur ewigen Seligkeit gelanget. Wie unvergleichlich beseligend muss für euch der Gedanke sein, dass ihr immer umsorgt seid von dieser Liebe, dass das Auge Gottes über euch wacht und dass sein Arm euch behütet vor jeglicher feindlichen Gewalt. Und so ihr vollgläubig seid und ihm alle eure Leiden anvertraut, wird er diese auch von euch nehmen und euch hindurchführen durch jede Gefahr, denn seine Liebe will nicht, dass ihr leidet. So aber auf anderem Wege ihr euer Ziel nicht erreichet, greift er zu dem letzten Mittel, zum Leid, um euch zu helfen. Denn ein Leben in Glück und Freude auf Erden bedeutet für euch geistigen Niedergang. Doch was auch kommt, der Glaube an seine Hilfe bannt jedes Unheil, das von außen an euch herantreten will. Ihr könnt jeder Prüfung furchtlos ins Auge sehen, so ihr gläubig seid. Und an einem tiefgläubigen Menschen kann sich der Widersacher nicht erproben. Folglich ist Leid für ihn nicht mehr nötig. Und so wird es von ihm genommen werden, so er innig darum betet. Und Gott weiß um alle Nöte der Menschen. Gott weiß um jedes einzelnen Seelenreife. Er weiß um ihr irdisches Leid. Und er wird tatkräftige Hilfe senden, wenn es nötig ist. Nur müsstet ihr ständig die Verbindung mit ihm herzustellen versuchen. Ihr müsstet im Gebet Fühlung suchen mit ihm. Ihr werdet dann auch die Kraft des Gebetes spüren. Es wird der innere Friede euch beschieden sein, und dann übergebet ihr vertrauensvoll euer Erdenleid dem Vater im Himmel. Und alles Leid wird verwandelt werden in Freuden, denn euer Glaube allein hat euch geholfen. Der Vater kennt alle Sorgen seiner Kinder. Er will aber auch, dass die Kinder ihn um Hilfe angehen. Er will, dass sie in aller Not zu ihm flüchten, um dann alle seine Liebe diesen Kindern zuwenden zu können, auf dass sie ihn erkennen, auf dass sie zu ihm verlangen. Und dann gibt er im Übermaß seine Hilfe denen, die an ihn glauben, die ihn lieben und im Glauben an seine unendliche Liebe voll Vertrauen seine Hilfe erwarten. Amen.